Hier spricht Akron Michael. Komm vorbei, dann gibt's den letzten Schluck aus dem Bängerkrug. Todesstrafe für Kinderschänder, du bist wie ein leer gefickter Pornokalender. Warum hast du dich an einem Kind vergriffen? Warte, das Biest muss mal kurz auf dein Grab pissen. Ich werde dich zerstören, akromäßig dissen. Hast du etwa Angst vor einer Frauenmöse? Für und zwar nie bei deiner Mutter. Immer wieder zu Mittags ich die Akrostöße. Du bist die größte Hure auf diesem Universum. Komm zu mir in die Adresse und halt deine ewige Assi-Fresse, wo du haben wolltest. Ihr seid die größte Pest und zeig, was du kannst am Ende. Nach deinen Schlägen wirst du lutschen meinen Schwanz. Dachte deine Hurenmutter bei deiner Bastardenentbindung. Schnell am Schwein ziehen, der Bastard muss raus. Fast, ewige Note, spuck es aus. Michael ist ein Spaß. Genau, Spaß, die Leint hat dich Kinder Ficker vernascht. Du bist schon seit deiner Assi-Geburt verarscht. Ihr Inzucht, komm vorbei, du Dreckstück. Dann heißt es für meine Ghetto-Faust. Dreimal in deine Fickfresse, na Ultra Agro-Wucht draufhauen. Bei Kinderficker ist seit meiner Geburt eine Sucht. Ihr verficktes Hater-Pack kommt vorbei. Dann heißt es Schwanz ab, Kack ab, Schad ab, Schachmat. Michael, du bist wie ein armseliges Kleidgel, wo ich mir auf mein Agro-Schwanz schmiere und durch deine alte ihre Fotze mit meinem Schwanz marschiere. Komm endlich, du armseliges Mischstück. Ich mach dich platt, ich hab schon längst wegen euch dummen Wichser satt. Du gibst dich hier, jeder soll es wissen, was für eine feige Hure. Du bist wie Skeletor, du fleckst nach meiner Adresse und hast sie, kamst nicht, du schwuler Wicht. Ich bin im Gegensatz zu dir dreifacher Akrohymen. Gott fragte mich, tust du die Schande in Person auslöschen? Der Akrohymen antwortet, yes I can. Deine Sister von meinem Akro-Eier, die größte Fan. Michael Kleidgel, du bist wie so ein ewiger Meister Propper. Wisch Scheiße weg und fress Dreck. Ich bin kein Meister Propper, sondern Stella und City Cobra. Denn ich bin die Medizin, du die aus Sterbendart. Die Krankheit, komm, dann macht sich Akros dreifache Akro-Ghetto faustbreit. Und wenn am Ende dein feiges Mauseherz schreit, trägst du im schwulen Club garantiert das Brautkleid. Genau, Michael Kleidgel, das hier ist mein offizieller Zerstörungsmodus. Komm in mein Meer, dann kommt der Akro-Oktopus, Todeskuss, Michael, du billige Tuss. Ja. Yeah. Michael Kleidgel, du bist im schwulen Club so eine sexy Lady Baby. Sexy Lady Baby. Weil ich so gut rappen kann, halten Michael Kleidgels kleine Eier den Atem an. Lass die Finger von Kinder, Wichser!